Ich bin Marcel Schäfer und ihr hört das Wölferadio. Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort, 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Still graphic, tight knots in the complete defense. Liebe VfL-Fans, hier ist wieder das Wölferradio mit der aktuellen Ausgabe. Ja, was soll man sagen? So viel los diese Woche, weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Valerian Ismail ist Geschichte. Dann kommt Andris Jonka, für ihn selber überraschend, dass er jetzt Cheftrainer in Wolfsburg ist, so ein bisschen. Ja, und zum Schluss, ja, geht auch noch die VfL-Legende Marcel Schäfer von Bord, zumindest vorübergehend. Klar, dass in so einer Woche auch die Fans zu Wort kommen im Wölferradio. Und ich spreche mit Andreas Hannig vom Volkswagen VfL-Fanclub. Und er sagt auch ganz klar, was er vom neuen Trainer erwartet. Und dann geht es um unsere Zukunft abschließend, nämlich heute Abend steigt das 7. Wolfsburger Fanforum und da geht es um die Zukunft rund um die Arena. Und da habe ich mit verantwortlichen Beteiligten vom VfL Wolfsburg gesprochen. Im Blickpunkt. Liebe VfL-Fans, ein richtig, richtig großes Dankeschön für 10 wundervolle Jahre. Ich glaube, ihr wisst, dass das weit über das normale Spieler-Fans-Verhältnis hinausgeht und es hat mir zu jeder Zeit unglaublich viel Spaß gemacht und ja, ich freue mich 2019 wieder zurückzukommen und dann werden wir eine Welcome-Back-Party machen, weil es gibt keinen Abschied. Ich komme wieder, ich freue mich drauf und dann bin ich voller Überzeugung und voller Energie wieder zurück. Euer Marcel Schäfer. Ja, da klingt doch ein bisschen Wehmut in der Stimme, würde ich sagen, bei Marcel Schäfer, als die Nachricht gestern bekannt wurde. Das hat dann doch einige überrascht, obwohl es eigentlich gar nicht so überraschend war. Es war angekündigt, mehr oder weniger, dass im März eine Entscheidung fällt. Jetzt ist genau 1. März sozusagen. Und die Entscheidung ist gefallen, dass Marcel nochmal ja, seinen großen Traum wahrmacht, wie er ja selber auch betont hat, und nochmal in die USA geht. Und dort noch ein bisschen ja, Praxiserfahrung sammelt, selber noch ein bisschen spielt und dann irgendwann 2019 zurückkehrt, um dann beim VfL vorne weg zu marschieren. Hoffentlich dann auch in Management-Tätigkeiten und so weiter und so fort, was so die sportliche Führung und Leitung angeht. Ja, ein bisschen, mich hat es auch überrascht. Ich finde es natürlich schade, weil Marcel hätte uns, glaube ich, gerade in der jetzigen Situation von der Mentalität her nochmal sehr gut getan. Als einer, der auch vorangeht, auch wenn er nicht spielt, hat sich ja zurückgekämpft nach einer Verletzung. Aber natürlich respektieren wir das und natürlich respektiere ich das bei allem, was er für den Club geleistet hat, ist er der Letzte, dem man da irgendwie gram sein könnte. Obwohl ich es natürlich gut gefunden hätte, wenn er uns noch weiter unterstützen würde. Aber natürlich respektiere ich die Entscheidung, jemand, der so viel für den Club geleistet hat, das ist, ja. Aber natürlich respektiere ich die Entscheidung, jemand, der so viel für den Club geleistet hat, sich immer reingegangen. Aber natürlich respektiere ich die Entscheidung, jemand, der so viel für den Club geleistet hat und sich so reingehangen hat, dem wünsche ich alles Gute, natürlich auch auf seinen weiteren Weg. Und ich hoffe, er kommt auch bald wieder. Und bis 2019 ist ja auch gar nicht so lange. Ein persönliches Wort vielleicht noch hinten dran, nämlich immer, wenn ich mit Marcel zu tun hatte, ganz feiner Kerl, muss ich ganz ehrlich an dieser Stelle nochmal offen sagen, immer freundlich, immer auch zu einem Scherzchen aufgelegt. Er ist auch jemand, der sehr professionell in allem ist, was er tut. Er ist unwahrscheinlich professionell in allem, was er tut. Hat uns auch vom Filmteam für Hashtag 20 von Seiten der Mannschaft aus sehr, sehr unterstützt. Und dafür nochmal ein riesen Dankeschön, Marcel. Und ja, ich denke mal, du wirst da deinen Weg machen und uns dann in anderer Funktion dann auch erhalten bleiben. Und es gibt auch schon erste Reaktionen aus Amerika, denn der US-Präsident hat sich auch geäußert. Da hören wir mal kurz rein. What we are witnessing today is well, Marcel Schäfer kommt from Deutschland. Endlich mal ein Einwanderer, den wir gebrauchen können hier in Amerika. Und ich bin sicher, er kommt zurück und er wird Wolfsburg groß machen. Is once again ready to lead. Ja, soweit Donald Trump zu Marcel Schäfer. Soll ja keiner sagen, dass er ohne preiswerten Ohrwurm hier rausgeht beim Wölferradio, denn ganz spontan ist mir ein Lied, eine nette Melodie eingefallen, die ich Marcel Schäfer zum Abschied widmen möchte und die geht so. Oh Schäfi, Oh Schäfi, wir werden dich vermissen, komm bald wieder, oh Schäfi. So, und wenn ihr euch erholt habt von dieser großartigen musikalischen Darbietung, nochmal ein richtig, richtig dickes Dankeschön an Marcel Schäfer. Wir kommen da zum Ende der Sendung nochmal drauf zurück. Bis dahin müssen wir uns aber auch leider mit dem Ernst des Lebens beschäftigen und der heißt Abstiegskampf in Wolfsburg. Königstransfer. Ja, und bitte, bitte, bitte, hoffentlich wird es einer. Andries Jonker als Cheftrainer in Wolfsburg installiert, verpflichtet, zurückgeholt vom FC Arsenal. Dort war er Leiter der Jugendakademie. Und ja, Leute, der Schuss muss sitzen, wie es man so schön sagt. Olaf Rebbe hat hoffentlich richtig gut überlegt. Denn, ja, nochmal einen Trainer wechseln werden wir wohl vor Ende der Saison nicht. Das wäre ja, weiß ich, Rekord, glaube ich, wenn wir noch einen vierten Trainer irgendwie nehmen würden. Ja, Valeria Ismail ist weg. Ich habe schon am Montag geschrieben, der Anstand gebietet es, nochmal Danke zu sagen. Ich glaube, er hat auch wenn es nicht funktioniert hat, vollen Einsatz gezeigt, sich versucht reinzuhängen und all das zu geben, was in ihm steckt. Es hat nicht gereicht. Letztendlich hat die Mannschaft zu inkonstant gespielt und dass man tatsächlich ja nicht zufrieden sein könnte, auch gerade diese schwankenden Geschichten von guten Leistungen wie jetzt gegen Bremen oder in der zweiten Halbzeit gegen Hoffenheim war viel zu wenig zu sehen. Ja, und dann reichen die Ergebnisse nicht, dann stimmen die Ergebnisse nicht und dann muss der Trainer halt auch gehen, auch wenn das persönlich schade ist. Aber da beißt die Maus halt leider keinen Faden ab, wie es so schön heißt. Die Zukunft heißt jetzt Andries Jonker, hat ja auch noch Co-Trainer mitgebracht, unter anderem Freddy Ljungberg. Er ist ja schwedischer Ex-Nationalspieler, bekannt vor allen Dingen auch in der Damenwelt als Calvin Klein-Model. Und bringt so ein bisschen Glamour-Faktor mit nach Wolfsburg, ähnlich wie es der Lord getan hat. Ich hoffe, er hinterlässt bleibendere Eindrücke als Niklas Bendtner damals. Ja, und dann werden wir mal gucken, was die beiden oder vielmehr das Trainerteam so drauf haben, ob sie die Mannschaft ans Laufen kriegen. Die Reaktionen waren ja durchaus positiv. Die Fans haben sehr, sehr wohlwollend über Andries Jonker auch geschrieben, sich geäußert, auch gerade nach den ersten Trainingseinheiten. Er hat sich sehr fannah gezeigt und ja, man hat schon ein paar Sachen erkennen können, sowas wie ein bisschen Rückkehr zur Viererkette. Auch Richie Rodriguez wird wahrscheinlich wieder linker Verteidiger spielen. Da muss man mal schauen, wie sich das dann tatsächlich aufstellen wird, dann auch im Spiel gegen Mainz. Ganz interessant war, wie Andries Jonker sich auf der Pressekonferenz zu verschiedenen Themen geäußert hat. Und da wollen wir noch mal kurz reinhören. Was ich mitbekomme und was ich selber glaube, ist, dass die Mannschaft grundsätzlich gute Spieler hat. Ja, dann geht es um zwei Sachen, glaube ich. Klarheit in der Mannschaft, über was wir machen. Denn angeblich brauche ich an die Fitheit nicht so viel zu machen, die ist in Ordnung. Die Spiele sind gut. Aber natürlich habe ich auch mit großem Erstaunen verfolgt, wie die Mannschaft immer weniger geleistet hat. Und natürlich habe ich mich auch abgefragt von der anderen Seite des Nordsees nochmal, wie kann das dann, was ist los? Aber ich will das jetzt rausfinden. Und er hat auch gleich angekündigt, dass alle bei Null anfangen. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie sich dann die Mannschaft entsprechend aufstellt. Gab ja durchaus berechtigte Zweifel, mitunter auch am Leistungswillen in den vergangenen Wochen. Und ja, mal gucken, was Andries Jonker gerade in dieser Trainingswoche besonders feststellt und herausfindet und wem er dann das Vertrauen schenkt am kommenden Samstag in Mainz. Und ebenfalls bemerkenswert fand ich auch diesen Satz auf der PK. Das zeigt so ein bisschen, wo die Richtung hingehen wird beim VfL und wie Andries Jonker, der nicht umsonst ja dann die Nachwuchsakademie geleitet hat beim FC Arsenal, sozusagen auch die Jugend im Fokus hat sozusagen und auf diese setzen möchte, was da aus den eigenen Reihen nachkommt. Ja, und ich finde, wenn man sehr viel Wert darauf legt in einem Verein, ich bin komplett einverstanden. So, ich öffne die Tür für die Jungs. Und wenn die gut sind, dann bekommen die ihre Chance. Genauso wie die Spieler, die ich gerade genannt habe, die auch die Chance bekommen haben von ehemaligen Kollegen oder anderen Kollegen. So, für mich Tür offen, können auf meine Unterstützung rechnen und ich werde machen, was ich kann, um denen zu unterstützen. Ja, das klingt doch ganz gut. Ich glaube, es ist auch ganz im Sinne von vielen VfL-Fans, dass sie sagen, ja, wir müssen verstärkt noch mehr auf den Nachwuchs setzen. Und Andries Jonker hat gesagt, die Leute aus der U23, aus der Jugend, aus der VfL-Akademie, die bekommen alle ihre Chance, wenn sie gut sind. Und ja, das ist ja sowieso die Grundvoraussetzung, um es dann zu packen, vielleicht auch bei den Profis. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Und ja, das ist ja auch eine Aussage, was die Zukunft anbetrifft des VfL, wie sich der Verein in den nächsten Jahren aufstellen wird. Aber mit der gegenwärtigen Situation, da bleiben wir jetzt noch ein bisschen, denn Abstiegskampf ist angesagt und darüber möchte ich auch sprechen mit meinem ersten Gast. Nordkurve. Ja, und mir ist ja ganz wichtig, dass im Wölferadio auch immer die Fans und die Fangruppen zu Wort kommen und ihre Meinung sagen können. Und deswegen begrüße ich heute, und da freue ich mich sehr drüber, Andreas Hannig vom Volkswagen VfL Fanclub. Hallo Andreas. Hallo Lenny, grüß dich. Lass uns mal chronologisch einsteigen, bevor wir zur Erneuerung beim VfL kommen mit dem neuen Trainer. Die Entlassung von Valeria Ismail, richtig aus deiner Sicht? War es die richtige Entscheidung? Ja, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. So vom Typen her mochte ich ihn. Ich habe ihn ja ein, zwei Mal nicht persönlich und allein kennengelernt, aber bei der Auftrittsversammlung und bei einer anderen Veranstaltung, da kam er recht positiv rüber. Und er machte mir auch den Eindruck, dass er so mit der Mannschaft gut klarkommt und dass sie ihn auch akzeptieren und auch das umsetzen, was er möchte. Das klingt ja durchaus erstmal positiv. Es ist ja nicht so, dass ihm ungeteilte Sympathie entgegengeschlagen wäre von vielen Seiten der Fans. Wie hast du das wahrgenommen? Also die Fans, die ich so kenne, sind eher zwiegespalten. Welche sind für Ismail gewesen und andere sagen, ah, er hat die U23 schon nicht, der hat in Nürnberg nichts gerissen. Jetzt fährt er hier die Karren ein bisschen runter, aber... Ja gut, letztendlich ist es so hier in Wolfsburg im Moment, die Tore und Punkte zählen. Ja, schade, würde ich sagen. Jetzt soll es mit Andris Jonker, ja ein alter Bekannter, richten, der den VfL schon von früher her kennt. Richtige Entscheidung aus deiner Sicht, die Verpflichtung, die kam ja durchaus überraschend, auch für ihn selber. Mein erstes Wort war wow. Aber dann habe ich ein bisschen überlegt und ich denke, er hat eine Chance verdient. Er hat, glaube ich, unter guten Trainern gearbeitet, konnte sich dort beweisen. Lorenz Günther, Felix Magath, Van Gaal, natürlich auch Dieter Hecking. Ich denke, in Arsenal bei der Jugendarbeit hat er auch einiges dazu gelernt. Und ich denke, man sollte ihm eine Chance geben. Viel verkehrt kann man nicht machen. Und wie war der erste Eindruck für dich? Also ich habe gerade eben bei Sky war so ein Bericht vom Training gestern oder heute, ich weiß es gar nicht genau, ich schätze mal heute. Da ist er zu den Fans gegangen und hat gefragt, wie ihm das erste Training so gefallen hat und ob sie zufrieden sind, was er tut. Und die Fans, die dort standen, die haben alle applaudiert und Daumen hoch. Also ich glaube, das ist auch so ein Typ, der so Fan-Nähe mag und das kommt an in Wolfsburg. Was hast du denn für Erwartungen konkret an ihn, jetzt bis auf die Tatsache, dass er mit Wolfsburg die Klasse halten soll? Ja, die Klasse halten natürlich und ich denke, das große Ziel ist hier in Wolfsburg, dass wir international spielen. Ne? Vielleicht nicht gleich nächste Saison Champions League, aber schön wäre, wenn wir europäisch wieder vertreten sind. Ja, ordentlich würde ich sagen. Das heißt, Ansprüche durchaus da, dass er den VfL aus deiner Sicht wieder auch in höhere Weihen oder zu höheren Weihen führen müsste. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das kann er mitreden und mit seinen beiden Co-Trainern oder auch die beiden, die schon hier sind. Ich denke, er wird es umsetzen. Welchen Gesamteindruck macht der VfL denn im Moment für dich, so auch in den letzten Wochen und Monaten? Ja, ich denke, die sind schon ziemlich alle angeschlagen. Die Spieler, die Verwaltung, die Mitarbeiter vom VfL, die wissen alle mit der Situation nicht umzugehen, obwohl sie es schon ein paar Mal hatten, kurz vorm Abstieg. Ja, schwierig zu sagen. Ich denke, sie geben ihr Bestes, aber irgendwie klappt es nicht zusammen auf dem Platz. Hast du eine Idee, was besser laufen könnte oder auch müsste? Ich denke, man muss mit den Spielern einzeln reden und fragen, woran es liegt, was man besser machen könnte. Fußball spielen können sie alle, fit sind sie inzwischen auch. Ich denke, man muss das Gespräch suchen mit den einzelnen Spielern und die Köpfe freimachen. Kommen wir mal zu was Positivem, nämlich der VfL-Fan-Doku #20, die ja gerade entsteht. Und ja, das Crowdfunding ist gepackt. Ihr habt euch da ja auch voll reingehangen, habt auch eine von den Prämien erstanden sozusagen, um sie dann gleich wieder zu verlosen bei euch am Stand. Wie nimmst du das Projekt wahr? Wie findest du das Ganze? Ja, ich finde es eine coole Sache, dass das von Fans, für Fans oder auch für die ganze Stadt, den Verein, gemacht hat, dass so viel Geld jetzt inzwischen zusammengekommen ist. Es sind ja jetzt schon annähernd, glaube ich, 53.000, habe ich heute Vormittag gesehen. Prima Sache. Die Preise sind auch ganz nett. Wie du schon gesagt hast, haben wir eine Challenge in der Fußballwelt verlost oder die wir gekauft haben und dann an unserem Glücksrad, an den Heimspielen wieder verlost haben unter allen Teilnehmern, die auf den Button #20 gekommen sind. Das waren, glaube ich, 37 an der Zahl, die es geschafft haben. An den Spieltagen Hamburg und Augsburg. Spannende Sache und ich freue mich schon auf den Film. Der VW-Fanclub des VfL ist ja sozusagen der größte seiner Art. Was ist das Besondere bei euch und was bietet ihr auch euren Mitgliedern? Ja, wir sind der größte in der Tat. Vor nicht so ein Fanclub, der sich regelmäßig mit seinen Mitgliedern irgendwo trifft, einmal im Monat, alle 6 Wochen, wie auch immer. Unsere Mitglieder sind in ganz Deutschland, in der Welt verstreut, 6.700 Mitglieder etwa. Was uns ausmacht, ja, wir machen Auswärtsfahrten mit Programmen. Das heißt, wir fahren nicht zum Spiel, gucken uns das an und fahren zurück. Wir machen irgendwelche Aktivitäten, Stadtbesichtigungen in Berlin, die Untergrundbahn besichtigen oder auch mal eine Arena, wenn sie interessant ist, zu dem Auswärtsspiel, wo wir fahren. Manchmal machen wir auch Übernachtungen oder einfach nur mal in irgendein Outlet fahren. Das ist dann wieder für die Frauen ganz nett. Also wir sind da sehr vielfältig beieinander. Also ein ganzheitliches Programm sozusagen. Und du hast die Auswärtsspiele schon angesprochen. 2 davon hat der VfL in Mainz und in Leipzig vor der Brust. Durchaus ja, ambitioniert sozusagen. Wag mal einen kleinen Blick in die Zukunft. Wie wird es denn laufen für den VfL in den nächsten 14 Tagen? In Mainz bin ich leider nicht dabei. Ich hoffe, dass es ein 2-1 wird. Da ich mit nach Leipzig fahre, hoffe ich da auch auf einen klaren Sieg. Anders als hier in Wolfsburg. Ich glaube, dann hat Andres Joch die Mannschaft auch schon 1-2 Tage länger kennengelernt und ich bin hoffnungsvoll, dass wir gewinnen. Der Mann hat noch Hoffnung und ist positiv, das ist immer gut. Das war Andreas Hannig vom Volkswagen-Fanclub des VfL Wolfsburg. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank, Lenny. Bis die Tage. Kurzpassspiel. Ja, nicht ganz so rund lief es ja für Borussia Dortmund diese Woche. Das Pokalspiel in Lotte ist wegen Schneefall ausgefallen. Gut, auf dem Rübenacker, da hätte ich sowieso nicht gern gekickt, haben sich wahrscheinlich viele von den BVB-Profis gedacht. Oh, und dann hat sich auch noch der Mannschaftsbus da festgefahren auf dem Weg zum Stadion in Lotte. Da musste dann ein Trecker kommen und den Mannschaftsbus wieder rausziehen. Und was lernen wir aus dieser Geschichte? Tradition schießt nicht nur keine Tore, sondern kann auch nicht Auto fahren. Schlimme Erfahrung für Kevin Großkreuz. Der Stuttgarter und ehemalige Dortmunder ist ja böse verhauen worden auf dem Weg von der Party irgendwie nach Hause. Zuerst habe ich gedacht, oh, hat der Emil Smajic vielleicht getroffen auf der Straße? Aber nein, dem war nicht so. Es waren irgendwie ein paar Jugendliche, von denen er auf die Mütze gekriegt hat. Noch ist unklar, worum es da eigentlich überhaupt ging. Vielleicht wollte der Kevin aber auch einfach nur nicht sein Geheimnis erzählen, wie man mit Döner werfen und in die Lobby pinkeln Weltmeister wird. Kuriose Geschichte aus Frankreich. Dort soll jetzt ein 15-jähriger Zuschauer verklagt werden von Olympique Lyon. Denn der 15-jährige ist beim 4:2-Erfolg seiner Mannschaft aufs Feld gelaufen nach Abpfiff und wollte mit den Spielern ein Selfie machen. Und ja, Olympique Lyon hat reagiert und will jetzt den Jungen vor Gericht zerren und mit einer Geldstrafe belangen. So geht man also in Frankreich mit unliebsamen Fans um. Wenn aber zum Beispiel in Deutschland der HSV seine Fans bestrafen möchte, dann schenkt er ihnen Freikarten für Spiele in München. Wölfe-Talk. Und da stehen weiterhin die Belange der Fans im Mittelpunkt, denn es geht darum, was sich für die Fans in den kommenden Wochen und Monaten ändern wird, rund um die Arena, beziehungsweise auch schon geändert hat. Und solche Sachen werden besprochen, weil die Meinung der Fans insgesamt sehr, sehr viel zählt und dass man sich da sehr, sehr viel Know-how und auch Meinung einholt, bei den sogenannten Fanforen. Und das 7. Fanforum, Wolfsburger Fanforum, findet heute Abend um 18 Uhr statt. Treffpunkt ist der Fansaal und was da genau ablaufen wird, das möchte ich jetzt gerne besprechen und habe dazu gleich 3 kompetente Gäste, die vom VfL Wolfsburg in der zuständigen Projektgruppe Infrastrukturelle Weiterentwicklung, ganz schönes Monsterwort, wenn du mich fragst, aber so heißt das nun mal, die sitzen da und sind beteiligt und deswegen begrüße ich ganz herzlich Thomas Franke, Carsten Ihle und Mike Rummel. Hallo Jungs. Hallo. Hallo Lenny. Und um auch alle Fans mitzunehmen, die sich da nicht so auskennen in der Materie, es geht um das Projekt VfL 2020 Plus, das heißt um unsere Zukunft, was so rund um die Arena letztendlich auch passieren soll in Sachen Infrastruktur. Und für den VfL ist als Leiter dort zuständig Thomas Franke und deswegen Thomas auch an dich die erste Frage. Worum geht's denn bei dem Projekt VfL 2020 Plus und wer ist da letztendlich beteiligt insgesamt? Also es geht dabei insbesondere wirklich um die infrastrukturelle Weiterentwicklung unserer Volkswagen Arena und das Umfeld der Volkswagen Arena. Bei diesem Projekt sind interne Mitarbeiter des VfL beteiligt, aber wir tun es natürlich nicht nur für uns, sondern insbesondere natürlich für unsere vielen Fans und Zuschauer. Wir haben deswegen schon im vergangenen Herbst einen Workshop gehabt mit den Fans, wo wir deren Wünsche aufgenommen haben, Wir hatten des Weiteren einen Workshop mit Sponsoren und mit Experten, die also sozusagen mit uns gemeinsam einen Blick in die Zukunft gewagt haben, wo wir insgesamt alle miteinander herausgefunden haben, was uns wichtig ist und in welche Richtung wir uns entwickeln wollen. Du hast eben den Fan-Workshop 2016 angesprochen. Da gab es entsprechende Grundlagen, die da geschaffen wurden, die jetzt auch dann nochmal diskutiert werden sollen und auch vorgestellt werden sollen auf dem Fanforum heute Abend. Die Fans haben dazu ganz viele Punkte mitgebracht damals, Carsten. Du als Leiter Fanwesen, was kannst du da sagen? Was waren denn die Hauptpunkte, die die Fans beschäftigt haben? Also, erstmal muss man dazu sagen, Lenny, wir hatten einen ganz, ganz bunten Haufen unterschiedlicher Fans zu Gast. Wir waren so 30 Fans, die, sage ich jetzt mal so, vom Jugendlichen beginnt mit 12, 13 Jahren, auch über Fans mit Handicap, Fans, die in der Nordkurve stehen, Ultras, bis hin zu Fans, die schon jenseits der 70 sind. Und jeder der Fans hat natürlich eine ganz unterschiedliche oder eine eigene Perspektive, aus der er auf unsere Volkswagen-Arena schaut und dann ganz unterschiedliche Bedarfe. Also ein sehr, sehr heterogenes Gemisch an Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Da waren so Themen wie Familienblock zum Beispiel, ist das die richtige Lage, die Megafonanlage in der Nordkurve der Ultras, es ging um unsere Soundanlage insgesamt im Stadion, um die Fanmeile, um den Supporters-Container, der entstehen soll. Also ganz, ganz viele Themen, die vor allen Dingen Fans interessieren. Jetzt sind ja einige Sachen auch schon umgesetzt worden. Eine Fanmeile gibt es schon von der Soundanlage, die konnte man nicht nur akustisch begutachten, sondern sind auch Bilder durchs Netz gegangen. Wenn man da mal historisch drauf guckt bei solchen Infrastrukturthemen, warum ist das dem VfL so wichtig, die VfL-Fans da mitzunehmen? Und wie setzt der VfL dann letztendlich auch auf die Mitarbeiterfans? Thomas. Uns ist das sehr wichtig, weil wir halt für die Fans das Stadion betreiben. Ohne Fans gibt es keine Stimmung, ohne Fans gibt es keine Emotionen. Und Fans sind das Salz in der Suppe eben auch beim Fußballspiel. Ja. Deswegen ist es uns wichtig, mit der Fanszene zusammenzuarbeiten. Wir wollen das sogar noch verstärken und der Workshop mit den Fans im letzten Herbst war da ein erster Auftakt. Wir wollen das jetzt beim Fanforum weiterführen, wollen also sozusagen Bericht erstatten über die Weiterentwicklung der Themen, die wir jetzt intern in den Projektgruppen eben auch vorangetrieben haben und wollen uns einfach gemeinsam sicher sein, dass wir das Richtige tun und in die richtige Richtung marschieren. Jetzt kann man sich vorstellen, dass solche Projekte ja unterschiedlich lange dauern. Wenn ich mir vorstelle, ja jetzt zu organisieren, dass da der Familienblock mal eben umzieht, das dauert wahrscheinlich. Im Gegensatz dazu sind vielleicht andere Projekte, die ein bisschen weniger lange dauern. Wenn man da so beispielhaft sich mal Sachen rausnimmt, Mike, du als Leiter Facility Management bist ja sozusagen direkt an der Umsetzung dann auch beteiligt. Um da mal ein Gefühl für zu kriegen als Fan, weil man da ja nicht so richtig reingucken kann immer. Was dauert denn da manchmal lange, beziehungsweise was geht auch relativ schnell? Ja, wenn wir über die Megafonanlage in der Nordkurve sprechen, das konnten wir ziemlich schnell umsetzen. Ja, da gab es Treffen vor Ort mit den Fans, wo wir es einfach ausprobiert haben, haben eigene Verstärker von uns davor geschaltet. Und so etwas konnte man natürlich ziemlich schnell umsetzen. Wenn wir jetzt über die gesamte Lautsprecheranlage in der Volkswagen Arena sprechen, da sind natürlich viele Vorgespräche notwendig. Man muss erstmal einen starken Partner finden, der einen bei so einem Projekt unterstützt. Man muss Statiken natürlich berechnen und berücksichtigen. Und das ist natürlich ein Projekt, wo man schon 4-5 Monate ansetzen muss, bis es dann umgesetzt wird. Dazu wollte Thomas auch noch was sagen. Lenny, wir können natürlich immer sagen, dass die Sommerpause unsere Hauptbauzeit ist, ja, wo wir Projekte umsetzen können, weil da einfach der Ball nicht rollt im Stadion. Da denkt man vielleicht, dass wir auch in eine Sommerpause gehen und da Ruhe haben. Das ist aber natürlich nicht so. Ja. Wir werden in dieser Zeit natürlich die Projekte durchsetzen, umsetzen, damit die Fans eben in der neuen Saison viel, viel Neues erleben. Das wird nicht an jeder Stelle gelingen, weil es natürlich auch immer um Geld geht und Mike hat gerade gesagt, man auch Sponsoren braucht, die gewisse Dinge unterstützen. Aber unser Ansatz ist natürlich immer, dass wir in der Sommerpause möglichst viel schaffen. Jetzt geht es ja bei den Workshops und bei den Fanforen auch darum, möglichst viele Verbesserungsvorschläge und so weiter auch einzureichen und darüber zu diskutieren. Aber was ist denn von Seiten der Fans aus eurer Erfahrung auch positiv bewertet worden? Carsten vielleicht dazu. Klingt erstmal banal vielleicht, aber gelobt wurde die gute Situation der Toilettenanlagen in der Volkswagen Arena zum Beispiel. Also das ist ja nötig, redet man nicht oft drüber, aber wenn man es braucht, dann ist es gut, wenn man auf dem kurzen Weg sozusagen den Ort findet. Das ist zum Beispiel die Anzahl der Kioske, denke ich, ist auch etwas gewesen, was positiv angemerkt worden ist. Also viele Möglichkeiten, unter anderem jetzt die Fanmeile, die wir ja neu installiert haben, auch jetzt seit ich sag mal Ende letzter Saison schon langsam begonnen haben, was wir sicherlich schon gesehen haben. Da gibt es eine Menge Attraktionen, eine Bühne in der Mitte, und das wollen wir immer alles weiterentwickeln, und auch da brauchen wir natürlich Sichtweise der Fans, was passt nicht, wie können wir das gemeinsam weiterentwickeln. Das klingt nach einem lebendigen Prozess, der da abläuft, und dass euch die Meinung der Fans in diesem Punkt, was kann man sozusagen rund ums Stadion fürs Stadionvergnügen noch verbessern, letztendlich auch wichtig ist. Wie würdet ihr denn die Kommunikation und auch die Kooperation mit der Fanszene insgesamt einschätzen? Ich glaube, wir alle sind uns einig, dass die Kooperation sehr, sehr gut ist mit unseren Fans, dass die Fans jederzeit sich auch bereit zeigen, mitzumachen bei solchen Themen, dass sie mitgestalten wollen, aber auch immer ansprechbar sind für uns. Ja? Wenn man unsere Fanszene mit anderen Fanszenen vergleicht, wissen wir, dass wir sehr, sehr gute Ansprechbarkeit haben zu beiden Seiten hin, dass die Fans immer zu uns kommen können, wenn sie was auf der Seele haben, und wir uns auch jederzeit an die Fans wenden können. Letzte Frage zu dem ja plakativen Projekttitel VfL 2020 Plus. Da geht es ja tatsächlich um die Zukunftsgestaltung. Was wartet da jetzt absehbar noch, wenn man noch ein bisschen weiter in die Zukunft guckt, auf die Fans des VfL? Also wir sind gerade auch gestartet, darüber wollen wir heute auch nochmal sprechen, mit den Fans mit einer Masterplanung, wo wir gemeinsam mit einem Masterplanungsbüro der Wolfsburg AG und der Stadt eben nochmal gucken wollen, wie wir das Gesamtgelände weiterentwickeln wollen. Welche Themen es da auch zukünftig noch geben kann, die noch verstärkt gespielt werden können, um noch besseres Angebot den Fans zu bieten und letztendlich auch den Besuchern des Allerparks unter der Woche. Da muss ich doch nochmal nachfragen, Thomas, weil bei so einem Vorhaben dieser Größenordnung, Umgestaltung Gesamtgelände, ist das ligaunabhängig? Das ist ligaunabhängig, aber wir sind natürlich ganz sicher, dass wir in der ersten Liga bleiben. Das wollte ich hören. Schönes Schlusswort, so muss es auch sein. Und wer mehr wissen möchte, das 7. Wolfsburger Fanforum heute Abend, 18 Uhr im Fansaal mit dem besagten Projekt VfL 2020 Plus. Was wird sich alles tun rund um die Volkswagen Arena? Was ist an Projekten angeschoben? Was ist schon umgesetzt auch, wovon die Fans profitieren sollen? Darüber habe ich gesprochen mit meinen Gesprächspartnern vom VfL Wolfsburg, Thomas Franke, Carsten Ihle und Mike Rummel. Sie sind mit in der Projektgruppe Infrastrukturelle Weiterentwicklung. Sperriges Wort, aber sehr interessantes Thema, wie ich fand. Ich danke euch für das Gespräch. Ja, vielen Dank, Lenny. Vielen Dank, Lenny. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Treffen sich zwei Eintracht Braunschweig-Fans, sagt der eine: Na, wie geht's dir denn so? Ah, schlecht, sagt der andere. Meine Firma ist gerade in Konkurs gegangen. Ja, und sonst? Naja, meine Frau ist mit meinem besten Freund abgehauen. Ah, ja, und abgesehen davon, ja, mein Jüngster wurde von einem Auto überfahren. Ah, das tut mir wirklich leid. Und sonst, ja, mein Haus ist abgebrannt. Ja, aber sag mal, das ist ja nicht zu glauben. Gibt's in deinem Leben nichts Positives? Doch, sagt der andere, mein Hepatitis-Test. Fan-Infos. Und da geht es natürlich auch um das Spiel gegen den FSV Mainz 05. Ja, da wird ein Samba-Zug fahren, das wissen die meisten wahrscheinlich von euch. 680 VfL-Fans finden da Platz. Und ja, der geht los am Samstag, am 4.3. um 7.02 Uhr. Wolfsburg Hauptbahnhof fährt über die verbotene Stadt mit B nach Hildesheim und nach Mainz. Da ist man so ungefähr nach 13 Uhr. Und zurück geht es ab Mainz Hauptbahnhof um 18 Uhr. Da geht ein bisschen die Party ab, hoffe ich, im Samba-Wagen. Ich bin sehr neidisch, weil ich nicht dabei sein kann. Aber abfeiern und tanzen etc. ist da absolut erwünscht. Und ja, dann die Opel Arena. Hat ja auch eine leichte Brisanz. Da nochmal rocken. Denn unser Team wird an diesem Tag ja tollen Support benötigen, und es passiert auch, weil es ja sozusagen auch nochmal die Reminiszenz ist an das Aufstiegsspiel damals, 5:4 gegen Mainz damals gewonnen am Elsterweg, wer erinnert sich nicht daran, das ist ja alles Thema auch in diesem Jahr, 20 Jahre Bundesliga, das wird also nochmal ein ganz, ganz spezielles Gefühl gegen Mainz zu spielen, und es wird ein schweres Auswärtsspiel, das Debüt von Andris Jonker als Cheftrainer und auch die Rückkehr von Yunus Malli, und er hat gegen Bremen eigentlich ein ordentliches Spiel gemacht, aber konnte letztendlich dann nicht nicht die Akzente setzen, die er vielleicht dann noch im Trikot der Mainzer gesetzt hat. Und ich konnte ihn nach dem Spiel gegen Dortmund fragen, wo es ja überhaupt nicht gut lief, auch für ihn und für die Mannschaft, was denn das Problem auch ein bisschen sei bei ihm. Ja, natürlich tue ich mir auch hin und wieder schwer. Wenn es sowieso bei der als Achter spiele, ist natürlich, muss man defensiv ein bisschen mehr arbeiten für die Mannschaft. Aber trotzdem, ich kann das auch spielen und ich muss halt versuchen. Natürlich ist es einfacher, wenn es als Mannschaft richtig gut läuft, dann auch nochmal herauszustechen. Aber ja, ich fühle mich wohl und ich bin bereit, die Situation auch so anzugehen, in der wir uns befinden. Und deswegen müssen wir nach vorne schauen. Dass er Fußball spielen kann, ist, glaube ich, unbestritten und ich glaube, er wird noch ein bisschen was zeigen. Es ist ja immer so, wenn so Kreativspieler dann tatsächlich auch zum Arbeiten gezwungen werden, dann ist das nicht immer förderlich, dann letztendlich auch für die eigene Leistung auf dem Platz. Er ist jemand, der spielerisch absolut Akzente setzen kann und ich hoffe, das wird er in Wolfsburg auch noch zeigen. Am besten, ja, könnte ja sein, dass es ein gutes Omen ist, zurückzukehren nach Hause, nach Mainz sozusagen, um dann da ein ja, gutes Spiel abzuliefern und zu zeigen, dass er auch im Wölfe-Trikot Treffen und Tore vorbereiten kann. Ja, und dann ist nochmal ein richtig fetter Applaus angesagt. Ja, genau, nämlich bei unserer VfL-Fan-Doku. Hashtag 20. Genau, da ist das Crowdfunding gepackt. Leute, vielen, vielen Dank. Alle, die mitgeholfen haben, alle, die gespendet haben. Über 53.000 Euro sind zusammengekommen. Damit steht die Finanzierung des Films auf ganz sicheren und auch auf fanfinanzierten Beinen. Ich habe es in so einem kleinen Dankesvideo auch gesagt, ich sage es gerne nochmal, das ist nicht hoch genug anzurechnen, was ihr alle, was wir alle geleistet haben, um das möglich zu machen. Denn gerade ja in der schwierigen Situation, in der sich der VfL befindet, in der schwierigen Situation, in der sich Wolfsburg durch die VW-Krise letztendlich auch befindet, das sind alles Sachen, die spielen da natürlich rein und auch eine Rolle. Und wir sind sehr, sehr froh, auch von Seiten des Filmteams, von Seiten des Projektteams, von Seiten der ganzen Fans, die auch mitgeholfen haben, die das Ganze auch tatsächlich mit Leben gefüllt haben, dass es einen Film wird, von Fans für Fans. Sind alle ganz, ganz froh und es ist ein großer Stein auch vom Herzen gefallen, dass das alles so geklappt hat und wir sind unwahrscheinlich stolz und wir können alle ganz, ganz stolz sein, dass das geklappt hat. Ich glaube, das haben uns insbesondere von außen nicht viele zugetraut oder nicht alle zugetraut, dass wir das packen. Und ja, mit uns ist zu rechnen, auch im 20. Jahr Bundesliga, dass bestimmt und auf alle Fälle nicht unser letztes sein wird, dass mit den Fans des VfL zu rechnen ist, dass wir uns stetig weiterentwickeln, dass sich ganz, ganz viel entwickelt hat. Und das werden wir entsprechend auch dokumentieren im Film Hashtag 20, der dann im Sommer im Kino zu sehen sein wird. Und natürlich, und damit komme ich auch nochmal zurück auf den Anfang der Sendung, natürlich wird jemand in der Doku wie Marcel Schäfer auch eine Rolle spielen, denn wer ja sich so eingebracht hat und so auch über Jahre das Gesicht des Vereins mit gewesen ist und ja seit 10 Jahren für die Wölfe unterwegs war, immer alles gegeben hat, sich reingehauen hat, das ist natürlich etwas ganz, ganz Entscheidendes, ein sehr, sehr gutes und tolles Merkmal, was der VfL Wolfsburg innehat und das muss auch entsprechend gewürdigt werden. Ganz, ganz viele Fans sind traurig, dass Marcel geht, verstehen das aber auch, wünschen ihm alles Gute und viele haben geschrieben in den entsprechenden Foren, Kommentaren im Wolfsblog bei Marcel auf der Seite und ich fand das ganz, ganz toll, was da zu lesen war. Da war so viel Wertschätzung dabei, da war so viel Liebe auch dabei, grün-weißes Herzblut, was da rausgeflossen ist auf die Seiten zum Abschied von Marcel. Ich glaube, da wird er sich ganz, ganz doll gefreut haben und ein paar dieser Zitate möchte ich gerne vorlesen, weil Marcel es verdient hat und weil es auch zeigt, was das für ein besonderer Spieler für uns war und damit verabschiede ich mich an dieser Stelle und ja, drücke für 3 Punkte in Mainz die Daumen, wünsche euch alles Gute, sage, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Marcel, wir hatten echt ein Tränchen im Auge, aber wir wünschen dir natürlich viel Erfolg, spannende, lehrreiche Jahre und freuen uns dann auf ein Wiedersehen in Wolfsburg. Ein unglaublich toller Typ, Identifikation pur, danke für die schönen Jahre mit dir, freuen uns jetzt schon auf dich, wenn du wieder da bist und mit deiner menschlichen Art und Identifikation den Verein mitgestalten wirst. Mach's gut, Schäfi, vielen Dank dafür, dass du immer alles für den VfL gegeben hast. Viel Spaß und Glück dir und deiner Familie im Amiland. Alles erdenklich Gute, wir werden dich jeden Tag in den 2 Jahren vermissen, denn du bist ein echter Wolf. Freuen uns auf die Zeit, wenn du zurück bist. Ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe.